verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. O schönes Kreuz, aus dir sprost mit der Hüter Zier mein Heil, die Wurzel Jesse an mein höchster Vater starb, woran er mir den Fluch erfahr, daran ist Jesus auch gestorben. Hat jener mir den Tod erworben, so hat mir der den Segen und das Leben an einem Stamm gegeben. Heißet Golgatha. Seele Vertritt. Nun tut sein Heil noch einen Schritt zur Hölle von der Erde. Auch diese soll ein Zeugen der Erlösung werden, den blutigen Erlöser sehen und wissen, dass durch ihn das Mittlerwerk geschieht. Heute, wenn ich einen Schwamm mit Essig und tränkte ihn. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Neigete das die erste Schönheit wiederbracht, will er mit mir sich für seinem Ende noch vermählen. Ach, schattenreiche Festerstunde, wie oft hab ich an thank you. dich zwei.